So ein Fieber. Die Stirn ist wie ein Backofen. Die nassen Tücher dampfen. Immer zieht er die Decke über den Kopf. Komm, ich will dir doch nur helfen. So, das kühlt. Was ist denn? Er ist gerade wieder zu sich gekommen. Diesen Augenblick ist er wieder zu Bruder. Sich gekommen. Das ist aber recht von dir, dass du wenigstens schon die Augen aufmachst. Hörst du mich? Kannst du mich verstehen? Oh, er nickt. Hast du gesehen, Astasia? Er nickt. Also seit 3 Tagen hast du so gut wie nichts gegessen und getrunken. 2-mal war Sosimov schon hier. Sosimov, der Arzt, du kennst ihn doch. Er hat dich gründlich untersucht, aber er hat nichts gefunden. Irgend so ein Quatsch mit den Nerven, meint er, und dazu mangelnde Ernährung. Ja, und dann war noch jemand von der Bank hier. Deine Mutter hat ihr 35 Rubel geschickt. Ich brauch das Geld nicht. Er braucht das Geld nicht. Nastasia, hat die Welt sowas schon gehört? Er braucht das Geld nicht. Ich will das auch nicht. Reg dich nicht auf, nur im Fieber brauchst du kein Geld. Mann, ich will das nicht. Meine Mutter und meine Schwester können mich nicht täuschen. Ich weiß, woher dieses Geld kommt. Aber solange ich lebe, heiratet meine Schwester diesen Luschin nicht. Ach, jetzt spricht er wieder von dem Brief. Ja, so wie er bei sich ist, spricht er von nichts anderem. Deine Schwester heiratet? Sie hat die Absicht, aber sie kann mich nicht irre machen. Sie liebt diesen Mann nicht. Dieser Luschin hätte ihr das Bett vergolden können. Meine Schwester hätte sich nicht hineingelegt. Aber für mich will sie es tun, damit ich die Universität besuchen kann, um mir Geld schicken zu können. Und deine Mutter ist einverstanden? Ach, meine Mutter. Es geht doch um ihren Liebling, Radjan. Ihren Erstgeborenen. Dafür darf man schon die Tochter opfern. Da ersticken wir das sittliche Gefühl, da schleppen wir unsere Freiheit und das Gewissen auf den Trödelmarkt. Mag auch unser Leben zerstört sein. Wenn nur die Angehörigen glücklich sind, ich konnte mich nicht einfach länger nur darüber grämen. Es musste doch was geschehen. Seit 3 Tagen immer dasselbe. Erst erzählt er von dem Brief und von der Heirat und schimpft auf diesen Luschin. Und dann wird es ganz schlimm, wenn er die Stimmen hört. Was für Stimmen? Das weiß ich nicht. Aber er hört Stimmen. Er sitzt dann aufrecht im Bett und hört entsetzt zu, was sie ihm wohl zu sagen haben. Und dann schreit er mit einem Mal auf. Mach ihm noch einen starken Tee. Ich hol den Arzt noch mal. Radjan Romanowitsch Raskolnikow. Ach, geh weg, du! Ich kann es nicht mehr hören! Du hörst nur dich und du wirst dich immer wieder hören. Guten Tag, Aljona Ivanovna. Guten Tag, Aljona Ivanovna. Du fängst du in möglichst ungezwungenem Tone an. Aber die Stimme gehorchte dir nicht, sondern bebte und versagte. Ich bringe Ihnen hier einen Wertgegenstand. Aber gehen wir doch lieber zum Fenster, ins Licht. Du musstest stehen und gingst geradezu ins Zimmer. Die Alte eilte dir nach. Endlich hatte sie die Sprache wiedergefunden. Oh Gott, was wollen Sie denn? Wer sind Sie überhaupt? Nun, was sagtest du? Ich bitte Sie, Aljona Ivanovna, Sie kennen mich doch. Raskolnikow, bring Ihnen das Pfandstück, von dem ich neulich schon gesprochen habe. Du hieltest ihr ein Päckchen hin. Sie betrachtete dich aufmerksam und misstrauisch. Du glaubtest sogar in ihren Augen etwas wie Spott zu erkennen, als ob sie schon alles erraten hätte. Also wollen Sie es nehmen? Geht sich jemand anders. Lange Zeit habe ich nicht. Was ist es denn? Zigarettenetui. Aus Silber. Na, Silber? Silber wird es wohl kaum sein. Sind Sie krank? Sie sind ja ganz blass geworden. Ich hab Fieber. Blass kann man schon werden, wenn man nichts zu essen hat. So. Während sie sich zum Fenster wendete und sich damit abmühte, den Bindfaden des verschnürten Päckchens aufzuknüpfen, ließ sie dich für einige Sekunden außer Acht und drehte dir den Rücken zu. Da zogst du das Beil aus deinem Mantel hervor. Aber warum haben Sie denn das so verknotet? Rief die Alte ärgerlich und machte eine Bewegung auf dich zu. Nun war keine Sekunde mehr zu verlieren. Du rissest das Beil mit beiden Händen in die Höhe und ließest es mit der stumpfen Seite auf den Kopf der Alten niederfallen. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann nicht Das Blut strömte heraus wie aus einem umgestoßenen Glase und der Körper sank hintenüber gegen deine Beine. Du warst jetzt auch bei vollem Verstande. Schwäche und Schwindelgefühl waren verflogen. Du warst sogar sehr achtsam und vorsichtig und gabst dir die größte Mühe, dich nicht blutig zu machen. Du fandest dein Schlüsselbund und liefst mit ihm in das Schlafzimmer. Das Beil nahmst du mit. An deiner Wand stand eine Kommode, aber die Schlüssel passten nicht in die Schlösser. Nicht einmal, dass deine Hände so stark gezittert hätten, aber du irrtest dich fortwährend. Du sahst zum Beispiel, dass ein Schlüssel nicht der richtige war, aber du stecktest ihn dennoch immer wieder von Neuem hinein. Endlich überlegtest du, dass dieser große Schlüssel mit dem gezähnten Bart vielleicht gar nicht für die Kommode war, sondern für eine Truhe. So war es denn auch. Neben dem Bett stand eine ansehnliche Truhe und der gezähnte Schlüssel passte. Wirklich, zwischen Lumpen lagen Goldsachen versteckt. Wahrscheinlich lauter Pfandstücke, Armbänder, Ketten, Ohrringe, Busennadeln und dergleichen. Ohne zu zaudern, stopftest du alles in die Hosen- und Manteltaschen. Da hörtest du plötzlich Schritte. Du horchtest still, ohne Laut. Da hörtest du aus dem Zimmer der Alten ganz deutlich einen Aufschrei. Dann herrschte wieder Totenstille. Du kauertest noch immer bei der Truhe, kaum atmend. Aber dann sprangst du hastig auf und ranntest mit dem Beil hinüber. Mitten im Zimmer stand Lisaveta und blickte entsetzt auf die ermordete Schwester. Du stürztest mit dem Beil auf sie zu. Sie verzog die Lippen so kläglich, wie man es bei ganz kleinen Kindern sieht. Und diese unglückliche Lisaveta war nun einmal so einfältig verprügelt und eingeschüchtert, dass sie selbst jetzt nicht die Hände aufhob, um ihren Kopf zu schützen. Der Schlag traf sie mitten auf den Schädel und hieb mit einem Male den ganzen oberen Teil der Stirn durch. Sie stürzte sofort zu Boden. Du liefest zur Tür, wolltest schon den Fuß auf die Treppe setzen. Da kamen wieder Schritte heran. Du warst gleich aus einem nicht recht verständlichen Grunde auf den Verdacht gekommen, es wolle da jemand zum vierten Stockwerk zu der Alten herauf. Du schlüpftest vom Treppenflur in die Wohnung zurück und fandest gerade noch Zeit, die Tür hinter dir zuzumachen. Du nahmst den Sperrhaken und legtest ihn leise in die Öse. Jetzt war der Unbekannte gleichfalls an der Tür. Als die Klingel ihr blechernes Klappern hören ließ, bildetest du dir ein, es rege sich jemand im Zimmer. Du lauschtest sogar einige Sekunden allen Ernstes danach hin. Der Unbekannte schellte noch einmal, wartete wieder ein Weilchen und begann dann ungeduldig mit aller Kraft an der Türklinke zu rütteln. Voll Schrecken sahst du, wie der Sperrhaken in der Öse hin und her hüpfte und erwartetest mit dumpfer Angst in jedem Augenblick, dass er herausspringen werde. Du dachtest natürlich daran, den Haken festzuhalten, aber das hätte der andere merken können. Was soll das heißen? Schlafen die beiden Frauenzimmer? Hey, Aljona Ivanovna! Ist niemand zu Hause? Weiß der Teufel. Hab schon beinahe das Schloss abgerissen. Aber warum hat sie mich denn herbestellt? Die alte Hexe hat mir diese Zeit selbst angegeben. Begreife gar nicht, wo sie sich herumtreibt. Das ganze Jahr sitzt sie zu Hause, klagt, dass ihr die Beine wehtun. Nur auf einmal geht sie spazieren. Nichts zu machen. Gehen wir wieder. Warten Sie mal. Sehen Sie doch mal her. Sehen Sie, wie die Tür ein bisschen aufgeht, wenn man an ihr zieht? Und? Also ist sie nicht zugeschlossen, sondern es ist innen der Haken vorgelegt. Hören Sie? Hören Sie, wie der Haken klappert? Na und? Ja, begreifen Sie denn nicht? Es ist jemand von Ihnen zu Hause. Wenn alle ausgegangen wären, so wäre von außen zugeschlossen und nicht von innen der Haken vorgelegt. Hören Sie aber, wie der Haken klappert? Um von innen den Haken vorzulegen, muss doch jemand zu Hause sein. Ist Ihnen das klar? Also sitzen Sie zu Hause und machen nicht auf. Donnerwetter, das ist klar. Reißen Sie nicht an der Tür. Hier ist etwas nicht in Ordnung. Wissen Sie was? Wir werden den Hausknecht holen. Gut. Nein, noch anders. Sie bleiben hier und ich hole den Hausknecht. Warum soll ich hier bleiben? Man kann nie wissen. Meinetwegen. Der vor der Tür zog noch einmal ganz sacht an der Klingel. Dann bückte er sich keuchend und blickte durch das Schlüsselloch. Aber in diesem steckte von innen der Schlüssel und außerdem standest du in dem kleinen Korridor völlig im Dunkeln. Nicht zu sehen. Und der kommt auch nicht mehr wieder. Ach, hol's der Teufel. Rief er endlich ungeduldig, verließ seinen Posten und ging gleichfalls nach unten. Aber im selben Augenblick hörtest du mehrere Menschen, die laut und eifrig miteinander sprachen, geräuschvoll die Treppe hinaufsteigen. Wenn sie dich anhielten, war alles verloren. Ließen sie dich vorbei, so war auch alles verloren, da sie dich später wiedererkennen würden. Da kamst du an einer offenen Wohnungstür vorbei. Das Zimmer war leer und es roch nach frischer Farbe. Maler und Handwerker mussten diesen Raum gerade verlassen haben. Du schlüpftest durch die offene Tür hinein und verstecktest dich dahinter. Es war die höchste Zeit. Die Schritte polterten schon auf dem Treppenabsatz. Da hast du's. Er ist aufgestanden und steht hinter der Tür. Fiebernass und zittert am ganzen Körper. Ich hab dir doch gesagt, der fantasiert dauernd, aber ihr Ärzte. Radion, was ist denn mit dir? Komm, was machst du denn? Komm, leg dich wieder hin. Bist du schon lange hier? Wieso schon lange? Ich bin eben wieder reingekommen. Ich hab den Arzt noch mal geholt. Ja, das sehe ich. Ich meine vorher. Was soll denn das heißen, vorher? Seit wann bist du hier? Hab's dir doch vorhin erzählt. Erinnerst du dich denn nicht? Ach, nein. Dann hörst du es, Herr Quacksalber. Das hat er vergessen. Ich hatte gleich den Eindruck, dass du vorhin noch nicht ganz richtig warst, aber wie ich zum Herrn Doktor komme... Wie lange bist du schon hier? 3 Tage bin ich jetzt schon hier. Wir haben immer in deinem Bett gesessen. Nastasia, Sosimov, ich, Samjetov. Wer ist das? Samjetov? Ein Sekretär vom Polizeibüro. Ein Sekretär vom Polizeibüro? Was hat denn der hier zu suchen? Aber was hast du denn nur? Warum regst du dich denn so auf? Er kennt dich doch. Ich traf ihn auf der Straße, als ich für dich Tee kaufte und erzählte ihm von deiner Krankheit. Na, da wollte er unbedingt mit raufkommen und dir einen Besuch machen. Ach, aber du warst ja nicht bei dir. Habe ich fantasiert? Na, und wie? Worüber habe ich fantasiert? Das ist eine Frage, worüber man eben im Fieber so fantasiert. Ja, über was? War was zu verstehen? Er lässt nicht locker. Diesen Luschin hast du wieder mal erschlagen wollen, weil er deine Schwester heiraten will. Und Stimmen haben dich geängstigt und von Ohrgehängen und Kettchen hast du gefaselt. Aber es war nicht klug, draus zu werden. Und wenn du mich fragst... Na, ja, ist ja gut. Lasst mich doch jetzt alle in Ruhe. Wir gehen ja gleich. Lass dich nur von Sosimov noch mal anschauen und dann schlaf. Schlaf dich gesund. Schlaf ist das Beste. Wenn er nur könnte. Aber diese Angstträume bringen ihn ja ganz auf den Mund. Na? Was ist Sosimov? Der Puls ist heute besser. Frische Luft und ein bisschen Bewegung täten gut. Dann kann er ja heute Abend mit zu mir kommen. Ich habe ein paar Freunde bei mir. Nein, ich weiß Er kann ja auch auf dem Sofa liegen. Und wir setzen uns um ihn herum. Na, komm doch auch hin. Es sind lauter gute Bekannte. Ein paar Studenten, ein Lehrer, ein Musiker. Und Porfiri Petrovic, der Untersuchungsrichter, der hat jetzt einen sehr interessanten Fall. Ich weiß, den Mord an der alten Beamtenwitwe. Na, und der Schwester. Ach, richtig, ich habe dir die Geschichte schon erzählt. Übrigens, Radion, weißt du von der Sache schon? Es passierte noch vor deiner Krankheit, gerade am Vorabend des Tages, an dem du wegen deiner Mieteschulden zur Polizei kommen musstest. Du, da muss auch deine Krankheit angefangen haben. Aber das habe ich Sosimov ja noch gar nicht erzählt. Denn denk dir, Sosimov, weil man Radion auf der Polizei so lange warten ließ, fiel er in Ohnmacht, als die Beamten über den Mord sprachen. Ach, siehst du, Radion, daher kennt dich der Samjetov. Jetzt fällt's mir wieder ein. Samjetov hat mir von der Ohnmacht erzählt, so war's. Radion! Jetzt dreht er sich wieder zur Wand. Ach, lass ihn doch. Ich werde leise erzählen. Ja, also, jetzt haben sie in der Sache einen Anstreicher verhaftet. Gegenüber dem Mordhaus liegt eine Kneipe und der Wirt von der Kneipe kommt 2 Tage nach dem Mord aufs Revier zu dem Samjetov und macht folgende Aussage. Vorgestern Abend kam zu mir der Malergeselle Nikolai und versetzte bei mir ein Kästchen mit goldenen Ohrringen für 2 Rubel. Heute Morgen, also 2 Tage nach dem Mord, kommt Nikolai wieder in meine Kneipe und ich frage ihn, ob er schon von dem Mord gehört habe. Er wird kreideweiß, stürmt hinaus, versteckt sich in einer Scheune und wird von den Polizisten aufgestöbert, als er sich gerade aufhängen will. Na, jetzt geht das Verhör los. Woher hast du die Ohrringe? Die habe ich auf der Straße gefunden. Warum bist du am anderen Tage nicht zur Arbeit gegangen? Ich habe mich für immer 2 Rubel herumgetrieben und betrunken. Wo war das? Da und da. Warum bist du vor dem Wirt weggelaufen und wolltest dich aufhängen? Weil ich solche Angst hatte. Wovor hattest du denn Angst? Sie haben ihn also so lange gequetscht und geknetet, bis er endlich zugibt. Ich habe es nicht auf der Straße gefunden, sondern in der Wohnung, wo ich als Maler arbeitete. Da lag das Kästchen mit den Ohrringen hinter der Tür. Hinter der Tür? Hinter der Tür lag es hinter der Tür? Ja, hinter der Tür. Was hast du denn? Was erregt dich denn so? Ach, nichts. Er war wohl wieder ein bisschen eingeschlummert und ist halb im Schlaf. Ich hab doch aber ganz leise die ganze Geschichte. Erzähl nur weiter. Das war die ganze Geschichte. Und weißt du, was nun die Polizei daraus für Schlüsse zieht? Sie schwört darauf, dass Nikolai der Mörder ist. Das ist ja auch nicht mehr als logisch. Wieso logisch? Du musst doch selbst einräumen, dass wenn Ohrringe aus der Truhe des alten Weibes an dem Tage des Mordes und zu der Stunde des Mordes in Nikolais Hände gelangen, Ja, dass er sie dann irgendwie bekommen haben muss. Irgendwie bekommen haben muss. Sancta Simplicitas, kannst du denn als Arzt nicht an all diesen Einzelheiten erkennen, wes Geistes Kind dieser Nikolai ist? Spürst du denn nicht, dass alles, was er bei den Verhören ausgesagt hat, die heilige Wahrheit ist? Die Ohrringe hat er genau so bekommen, wie er gesagt hat. Allmächtiger, die heilige Wahrheit. Dabei hat er selbst eingestanden, dass er zunächst einmal gelogen hat. Du machst mich wahnsinnig! Hör mich mal an. Die Sache ist doch völlig klar. Die Ohrringe hat der wirkliche Mörder, wahrscheinlich ein Pfandschuldner, verloren. Denn der Mörder befand sich oben in der Wohnung der Alten, als zwei andere Besucher klingelten und hatte von innen zugesperrt. Nun begingen die beiden die Dummheit, nacheinander die Treppe hinunterzugehen, um den Hausknecht zu suchen. Und da lief der Mörder gleichfalls hinunter, denn einen anderen Ausweg hatte er ja nicht. Inzwischen hatten die beiden Besucher den Hausknecht gefunden und kamen mit ihm wieder die Treppe rauf. Jetzt versteckte sich der Mörder hinter der Wohnungstür der leeren Wohnung und wartete, bis die da oben im vierten Stock waren. Und dann ging er ganz ruhig hinunter auf die Straße. Und das Kästchen hätte er verloren, als er hinter der Tür stand? Ganz recht. Er hat es aber nicht gemerkt, weil er den Kopf voll anderer Gedanken hatte. So könnte es gewesen sein. So ist das gewesen. Das glaube ich nicht. Warum denn nicht? Weil alles gar zu gut klappte und ineinander griff. Wie auf dem Theater. Aber du magst mit deiner Meinung recht haben, dass der Mord von einem Pfandschuldner begangen wurde. Aber unbedingt. Porfiri verhört ja alle Pfandschuldner. Was macht er? Rodion. Porfiri verhört alle Pfandschuldner von der Alten. Wie will er die denn aufspüren? Oh, die Alte führte genau Buch. Sogar über die Namen von Besuchern. Und einige Namen stehen noch auf den Umschlägen der Pfänder. Der Mörder hat die wertvollen Stücke ja nicht einmal gefunden. Was? Was, was? Was hast du denn schon wieder? Lass ihn doch, wir gehen jetzt. Ja, das ist das Merkwürdige an der Sache. Da begeht einer mit aller Raffinesse einen Doppelmord und lässt die Beute liegen. Das begreife ich nicht. Und ich sage dir, der war ungeschickt und machte das zum ersten Mal. Na, überleg doch mal. Der wühlt in dem Lumpenkasten herum, stopft sich mit lauter glänzendem Blech die Taschen voll und in der Kommode, zu der er die Schlüssel am Bund in der Hand hatte, findet man nachher im obersten Schubkasten allein ein Bargeld, über 1500 Rubel. Na, das ist doch nicht zu fassen. Nein, nein, nein, das war sein erstes Unternehmen, sage ich dir. Und nicht durch schlaue Berechnung, sondern durch einen dummen Zufall ist er entkommen. Hört ihr wohl jetzt endlich auf und macht, dass ihr rauskommt! Was ist denn nur mit dir? Lass mich in Ruhe! Lass mich alle in Ruhe! Wir gehen schon. Aber wir können ihn doch in dem Zustand nicht allein lassen. Komm, komm, komm. Wenn wir nicht gehen, kann es noch schlimmer werden. Man darf ihn nicht reizen. Was ist nur mit ihm? Es steckt ihm etwas im Kopf, was nicht mehr weichen will und ihn bedrückt. Hast du aber auch bemerkt, dass ihm alles gleichgültig ist und er zu allem schweigt, bis auf eine Sache, die ihn sofort in Haaren springt? Ich meine den Mord an der Alten. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Aber ich erkläre es mir so, dass man ihn gerade an dem Tag aufs Revier bestellt hatte, wo er ein Gespräch darüber hörte. Ach, wahrscheinlich steckte ihm zu der Zeit auch schon die Krankheit in den Knochen, sonst wäre er wohl kaum dabei in Ohnmacht gefallen. Erzähl mir das heute Abend ausführlicher. Komm jetzt. Nastassja, kümmere dich um ihn. Rodion, soll ich dir jetzt einen Tee machen? Nein. Hast du gehört, was der Arzt gesagt hat? Frische Luft brauche ich. Bewegung. Ich gehe nachher in die Stadt. Verzeihen Sie, mein Herr, hatten Sie beim Wirt alte Zeitungen bestellt? Ja, so 4-5 Tage alte. Ja, entschuldigen Sie bitte, Sie sitzen hier so versteckt. Da glaubte ich, Sie wären wieder gegangen. Bitte. Danke. Und Tee? Tee, ja, sofort, mein Herr. Die Frau von der Treppe gefallen. Vorher in der Peterburgskaja. Kleinbürgerlich, Trunksucht, bankrott geworden. Nochmal Feuer in der Peterburgskaja. Nein, das ist doch nicht möglich. Ich suche hier ein stilles Plätzchen. Ich habe noch einen Bericht zu schreiben. Auf dem Revier herrscht ein Lärm, dass man das eigene Wort nicht versteht. Und nun treffe ich Sie hier. Erst gestern hat mir doch Rasumichin erzählt, dass Sie kaum bei Bewusstsein sind. Ich bin nämlich bei Ihnen gewesen. Ich weiß zwar nicht, ob Sie sich noch erinnern. Samjetow. Richtig. Wir kennen uns vom Polizeirevier her. Da fiel ich ja in Ohnmacht, als von dem Mord an der Beamtenwitwe gesprochen wurde. Und Sisi blinzelten gleich dem Leutnant so eifrig zu. Aber es dauerte lange, bis er begriff. Erinnern Sie sich? Dabei war es doch gar nicht so schwer zu begreifen, eine so klare Sache, nicht wahr? Sie haben gewiss noch Fieber. Sie hätten nicht so früh aufstehen sollen. Der Arzt hat mir frische Luft verordnet. Nur bin ich hergegangen und wollte hier Zeitungen lesen. Es hat wieder überall gebrannt. Tja, aber die Brände interessieren mich nicht. Ja, dann wollen Sie schrecklich gerne wissen, was mich nun in den Zeitungen interessiert. Nicht wahr? Ja. Na, ich will es Ihnen sagen. Nein. Besser, ich gestehe. Nein, das ist auch nicht der richtige Ausdruck. Ich mache eine Aussage und Sie nehmen sie entgegen. So stimmt's. Also, ich suche die Berichte über den Mord an der alten Beamtenwitwe und bin nur deshalb aufgestanden. Na? Na? Was ist denn nun dabei, dass Sie das lesen wollen? So was steht doch heute alle Tage in den Zeitungen. Die Schurkereien nehmen täglich zu. Neulich haben Sie eine ganze Bande erwischt, die Staatsschuldscheine fälschte. Ah, und sowas nennen Sie Schurken? Wie würden Sie denn sagen? Kinder. Kinder sind das. Grünschnäbel. Nicht einmal das Einlösen auf der Bank, haben Sie verstanden. Da hat nun einer glücklich seine 5000 Rubel vor sich auf dem Zahlbrett. Der Kassierer hat sie ihm hingeschoben. Und jetzt? Jetzt fangen ihm die Hände an zu zittern. 4000 zählt danach. Aber das 5000 stopft er so in die Tasche, um sich möglichst schnell davon machen zu können. Ja, das musste doch schief gehen. Ja, bei dergleichen Dingen versagen die Nerven. Bei dergleichen Dingen? Tja, sind Sie Ihrer Nerven sicher? Was hätten Sie denn gemacht? Ich? Ja. Ich hätte das erste 1000 zweimal nachgezählt und dabei jeden Schein genau angesehen. Und aus dem zweiten 1000 hätte ich aus der Mitte eine beliebige 50-Rubel-Note rausgenommen, gegen das Licht gehalten, umgewendet, wieder gegen das Licht gehalten. Ich bin daran eigen, hätte ich gesagt. Eine Verwandte von mir ist neulich auf diese Art an einen Falschen geraten. Mitten im dritten 1000 hätte ich das Bündel wieder hingelegt. Ach, entschuldigen Sie, mir ist so, als hätte ich mich beim zweiten 1000 verzählt. Hätten Sie wohl die Güte, mitzuzählen. Aus dem letzten Packen hätte ich dann eine Note herausgenommen und sie wieder gegen das Licht gehalten. Ach, bitte tauschen Sie mir diese um. Zum Schluss hätte mich der Kassierer selbst zur Tür gebracht, um mich endlich loszuwerden. Donnerwetter. Aber ich wäre schon in der Tür mit einem, ach entschuldigen Sie, noch einmal zurückgekommen, um mir irgendeinen Zinssatz erklären zu lassen. Sehr gut. Die Sache hat bloß einen Haken. Theoretisch lässt sich sowas alles wunderbar ausdenken, aber bei der Ausführung selbst würden Sie sicher auch Fehler machen. Na, denken Sie doch nur an den Mord, den Sie vorhin erwähnt haben. Der Täter muss doch bestimmt ein gerissener Bursche sein. Am helllichten Tag hat er die Tat riskiert. Aber die Hände haben ihm auch gezittert. Als er den Raub durchführen wollte, ließen ihn seine Nerven im Stich. Wieso? Ja, das sieht man am Hergang. So? Sieht man das? Na, wenn man das sieht, so fangt ihn doch. Wir werden ihn schon kriegen. Wer? Sie von der Polizei? Sie wollen ihn kriegen? Ja, der Mann los. Dann passt mal schön auf, ob jemand plötzlich viel Geld ausgibt. Der muss es ja gewesen sein. Ja, das hört sich ganz witzig an, wie Sie das so sagen. Aber das ist ja gerade das Eigentümliche, dass Sie es alle so machen. Da begeht einer mit aller Raffinesse einen Mord. Dann setzt er sich in eine Kneipe und ist geliefert. Beim auffälligen Geldausgeben werden die meisten gefasst. Und das ist nun mal eine Tatsache. So schlau wie Sie sind eben nicht alle. Sie würden natürlich nicht danach in eine Kneipe gehen. Oh, warum nicht? Aber ich hätte mir vorher in einer gottverlassenen Gegend irgendeine Stelle markiert. Einen Stein meinetwegen. Und unter diesen Stein hätte ich das Geld oder die Wertsachen versteckt und ein, zwei Jahre lang, drei Jahre lang nichts angerührt. So, nun könnt ihr suchen. Ja, ja, sie fantasieren immer noch. Aus ihnen spricht das Fieber. Meinen Sie? Ihren Tee, mein Herr. Ah, was bin ich schuldig? 30 Kopeken. Hier, 50. 20 für dich. Oh, besten Dank, mein Herr. Das ist komisch, Herr Samietow. Nicht wahr? Wenn jetzt Ihr Herr Leutnant hier säße, würden Sie ihm wieder zu blinzeln. Na, wo mag ich wohl mit einem Male Geld hier haben? Sie haben doch sicher schon meine Wirtin ausgefragt, nicht wahr? Na, so wissen Sie doch, dass ich nicht eine Kopeke besaß. Hier steckt der Mensch. Also mich hin. Aus dem Bette ist der Mensch davongelaufen. Deinetwegen habe ich Nastassja beinahe durchgeprügelt. Was hast du hier zu suchen, Samietow? Was macht er hier? Ich will allein sein. Ja, er saß hier allein. Allein sein willst du und dann gehst du aus? Du kannst dich ja kaum allein auf den Beinen halten und siehst aus wie Käsewasser. Warum bist du denn nicht zu uns gekommen? Ist die Gesellschaft noch bei dir? Ja, dazu wollte ich Rodion ja gerade abholen. Porfiri auch? Porfiri auch. Dann gehe ich mal rauf zu dir. Ich sollte ihm noch einen Bericht schreiben. Dann kann ich es ihm gleich vortragen. Sag ihm, wir kommen gleich nach. Tja, ich glaube, es ist besser, ich bringe ihn her. Geh mit. Lass mich in Frieden. Hör mal, Rodion, ich kenne dich doch. Du und deinesgleichen, ihr seid doch nichts weiter als Schwätzer und Prahlhänse. Trifft euch mal ein kleines WW, so benehmt ihr euch wie eine Henne, die ein Ei legt. Und eure Hauptsorge ist doch, sich nur ja nicht wie ein Mensch zu benehmen. Keinem von euch glaube ich auch nur ein Wort. Sieh mal, ich hatte dich heute Abend zu mir eingeladen. Selbst dein Arzt wollte dir zuliebe da sein. Ich lasse meine Gäste alleine, um dich abzuholen und finde dich hier nach langem Herumsuchen und du gefällst dir in der Pose, ich will allein sein. Nur hör dir mal zu. Warum ich hierher oder dorthin gegangen bin oder dies und das getan habe, darüber kann ich mir keine Rechenschaft ablegen. Ich habe vorhin noch ganz andere Streiche begangen. Was? Ja, als ich in die Stadt kam, sah ich, wie ein Mann überfahren wurde. Ich war dabei behilflich, ihn in seine Wohnung zu tragen. Dort starb er und ich habe seiner Frau fast die ganzen 30 Rubel geschenkt, die ich heute von meiner Mutter geschickt bekam. So. Ich glaube jetzt auch bald, was der Arzt sagt. Sosimow fürchtet nämlich, dass in deinem Kopf nicht mehr alles ganz richtig ist oder wenigstens zeitweise nicht. Och, ich hätte dich sehen mögen. 3 Kinder hat der Mann hinterlassen, die Frau ist schwindsüchtig, im Haus kein Geld, nichts anzuziehen. Eine größere Tochter ist auch noch da, die geht auf die Straße. Siehst du, um der habe ich gesagt, dass sie mich hier in der Kneipe findet. Ihre Mutter wollte mich zur Beerdigung bitten. Du hättest an meiner Stelle auch alles hingegeben. Du bist doch sicher nicht verrückt. Aber es ist vielleicht ganz gut, dass Sosimow mich für irrsinnig hält. Nun übertreib doch nicht wieder. Sosimow fiel auf, dass dich nur diese Mordgeschichte interessiert und dass du schon am Anfang deiner Krankheit darüber in Ohnmacht gefallen bist. Na, er meint, psychologisch ist dein Krankheits... Psychologisch. Ich bin in Ohnmacht gefallen, weil es auf dem Revier so erbärmlich nach Ölfarbe stank. Gibt der Mensch auch noch Erklärungen ab? Sosimow sprach ich auch nur von einer zeitweisen vorübergehenden Bewusstseinstrübung und... Du, ich bin schon ein bisschen betrunken. Und ich habe wohl schon viel zu viel ausgeplaudert. Ich sollte dir nicht alles so gerade heraus sagen, aber es hat sich noch ein ganz anderer Verdacht bei Ihnen festgesetzt. Das heißt, keiner von Ihnen hat es gewagt, so einen Blödsinn auszusprechen. Und nachdem dieser Malergeselle hinter Schloss und Riegel sitzt, wurdest du überhaupt nicht mehr erwähnt. So. Sag mal, du kennst doch diesen... Na, wie heißt er gleich? Diesen Untersuchungsrichter. Porfiri Petrovic. Und ob ich den kenne, ist ja ein Verwandter von mir. Wieso denn? Bearbeitet er nicht diesen Fall, diese Mordsache? Ja, ja, ganz recht. Weißt du, von mir liegen nämlich auch noch ein paar Pfänder bei der Alten. Ach. Ja. Ein Ring von meiner Schwester und die silberne Uhr meines Vaters. Das hat zusammen nur einen Wert von 5 oder 6 Rubel, aber es ist eben ein Andenken und du weißt ja, wie die Weiber sind. Meine Mutter würde darüber krank werden, wenn die Sachen verloren sind und da wollte ich dich bitten. Ach. Sofia Ivanovna. Semyonovna. Semyonovna, ja. Bitte richtig, entschuldigen Sie. Das ist mein Freund Rasumichin. Setzen Sie sich doch. Verzeihen Sie bitte, dass ich gestört habe. Ich, ja. Ich wollte nur Bescheid geben. Meine Mutter lässt Sie sehr bitten, doch morgen bei der Mittagsmesse auf dem Mitrofankirchhof zu sein. Ah, morgen schon. Ja, meine Mutter ist sehr verzweifelt. Die Leiche soll heute Abend schon zum Friedhof gebracht werden und bis morgen in der Kapelle bleiben. Es ist doch jetzt so heiß. Ja. Die anderen Mieter bestanden darauf. Nicht wahr? Sie kommen doch morgen. Ja, ja, wenn es irgendwie möglich ist, dann komme ich bestimmt. Aber ach, tun Sie mir doch den Gefallen und setzen Sie sich endlich. Ich möchte gleich noch mit Ihnen sprechen. Ich habe nur noch mit meinem Freund was zu erledigen. Ja, was ich sagen wollte. Ich müsste doch nun wohl auf dem Polizeirevier eine Eingabe machen wegen der Pfänder. Natürlich, sofort. Ja, sag mal, wäre es nicht besser, ich meine, wo du ihn doch kennst, sich gleich direkt an Porfiri Petrovic zu wenden? Ich weiß ja nicht, aber ich möchte natürlich die Sache so schnell als möglich erledigen und... Gar kein Gerede weiter. Natürlich wendest du dich direkt an ihn, da ist gar nichts weiter zu überlegen. Dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin. Na, wir können ihn ja sofort fragen, er ist ja bei mir drüben, komm, ja. Gehen wir rüber. Halt, ich habe nichts mehr zu trinken bei mir. Es ist besser, ich hole ihn her. Ach, auf keinen Fall. Doch, doch, der wird sich freuen, dich kennenzulernen. Ich habe ihm schon viel von dir erzählt. Natürlich hole ich ihn rüber. Es sind ja nur ein paar Schritte. Ich will auch gehen. Ja, Sofia Semyonovna, was ich Sie fragen wollte, kann ich Ihnen noch helfen? Danke. Es ist alles erledigt. Man hat uns keine Schwierigkeiten gemacht. Die Todesursache war jedoch ganz klar. Oh ja. Und Sie haben uns ja schon so sehr geholfen. Ohne Ihre Hilfe hätten uns die Mittel zur Beerdigung gefehlt. So aber reicht es. Der Sarg ist ganz einfach und auch alles andere ist ganz einfach. Es bleibt gerade noch so viel übrig, um das Gedächtnismahl bezahlen zu können. Aber meine Mutter wünscht es sich so sehr. Naja. Es ist dir ein Trost, es liegt nun mal so in ihrem Wesen. Da müssen wir wohl. Ja, natürlich. Naja. Ja, was soll nun werden? Nun sind doch alle auf Sie angewiesen. Sicher? Wir gehören zusammen. Wir sind doch eine Familie. Sie haben doch auch Ihr letztes Geld hergegeben, um uns zu helfen. Und wir waren doch für Sie Fremde. Dabei hatten Sie eigentlich von dem Elend noch nichts gesehen. Wenn Sie erst alles sehen würden... Ich verstehe schon, warum Sie so leben. Auf morgen. Morgen. Da sitzt er. Das ist mein Freund, Radion Romanowitsch Raskolnikow. Porfiri Petrovic. Ich habe ihm schon alles erzählt, Radion. Ich muss mich gleich entschuldigen, dass ich Sie mit solchen Lappalien belästigt habe. Aber das hat doch gar nichts zu sagen. Somjetow, setzen Sie sich. Wir haben Ihre Eingabe schon lange erwartet. Ach, erwartet hast du ihn? Mhm. Hast du denn gewusst, dass er bei der Alten etwas versetzt hat? Ich habe es gelesen. Ach. Der Ring und die Uhr waren in einem Stück Papier eingewickelt und auf dem Papier stand deutlich mit Bleistift geschrieben Raskolnikow. Und auch das Datum Ihres Besuches. Vielleicht erinnern Sie sich, wann Sie zuletzt bei der Alten waren. Ja, zuletzt. Ja, das muss so 2 Tage vor dem Mordtag gewesen sein. Da brachte ich ihr die Uhr. Ja, ja, das stimmt. Und das erste Pfand brachten Sie ihr heute vor 5 Wochen. Oder irre ich mich? Nein. Das heißt, im Augenblick könnte ich das gar nicht so genau... Da müssen Sie aber doch ein ganz außerordentliches Gedächtnis besitzen. Ich meine, es hat doch sicher sehr viele Verpfänder gegeben und trotzdem kennen Sie alle Vorgänge in allen Einzelheiten. Nein, nein, Sie irren. Die anderen Verpfänder haben sich ja alle längst gemeldet, sodass nur Sie allein noch nicht gekommen waren. So bin ich über Sie ganz allein genau im Bild. So. Ja, ja, ich... Ich war nicht recht gesund. Ja, auch davon habe ich gehört. Ich habe von allem gehört. Ich habe auch gehört, dass Ihnen Ihre Nerven so zu schaffen machen. Sie sehen auch immer noch recht blass aus. Ich fühle mich aber wieder ganz gesund. Ganz gesund, ja, ja, ja. Bis heute Nachmittag lag er fast ohne Besinnung und fantasierte. Aber kaum haben Sosimow und ich ihm den Rücken gekehrt, steht er auf und treibt sich herum. Mit hohem Fieber. Ach, dummes Zeug, glauben Sie doch so etwas nicht. Aber dein Aufstehen lässt sich ja überhaupt nur mit einem Fieberwahn erklären. Ja, ja, ja. Nun, Herr Semyonow, wir haben uns ja hier unterhalten. War ich bei Verstand oder redete ich im Fieber? Entscheiden Sie den Streit. Ich sagte Ihnen ja schon vorhin, dass Sie noch ein wenig fantasieren. Na also, und ehe er hierher kam, hat er sich das Tollste geleistet. Sein letztes Geld hat er einer Frau für ein Begräbnis geschenkt. Ist dir das auch noch nicht verrückt genug, nein? Ich hab dir doch vorhin erklärt... Ja, ja, ja, dass du sie unterstützen wolltest. Hättest du ja meinetwegen 15, 20 Rubel geben sollen, das hätte voll aufgenügt, aber nein, du musst ja das letzte... Ja, vielleicht habe ich irgendwo einen Schatz vergraben, von dem du gar nichts weißt. Vielleicht ist das der Grund für meine Freigebigkeit. Herr Samietow kann bezeugen, dass ich einen heimlichen Schatz habe. Verzeihen Sie nur, dass Sie sich so dummes Gerede anhören müssen. Aber ich bitte Sie, Sie einmal zu sehen und reden zu hören, hat doch für mich einen ganz besonderen Reiz. Ich habe nämlich mal einen Artikel von Ihnen gelesen, der mich außerordentlich interessiert hat. Über das Verbrechen, wenn ich nicht irre. Oder wie Sie ihn so betitelt haben, ich habe die Überschrift vergessen. Jedenfalls habe ich ihn in der Zeitschrift für Wissenschaft und Kunst gelesen. Kann das möglich sein? Ja, der Artikel war von mir. No, sehen Sie, gerade gestern haben wir wieder darüber diskutiert. An der hitzigsten Debatte konnte ich leider nicht mehr teilnehmen, weil ich wieder wegen der verdammten Mordsache zum Revier musste. Ja, Samietow, wie ist denn das Gespräch ausgegangen? Wie immer, wir kamen nicht weit. Das war ja auch ein verrücktes Thema. Gibt es überhaupt Verbrechen oder nicht? Was sagst du, Rodion? Wieso? Das ist eine ganz gewöhnliche Streitfrage. Verzeihung, Rosemichin. Die Frage war nicht in dieser Weise formuliert. Nicht ganz so, das ist richtig. Aber es hieß nach Ansicht der Sozialisten, das Verbrechen ist immer ein Protest gegen die Abnormität der sozialen Einrichtungen und andere Ursachen werden nicht anerkannt, basta. Aber da stellst du ja ganz falsch dar. Andere Ursachen werden von den Sozialisten nicht anerkannt. Ich stelle es nicht falsch dar. Immer wieder heißt es, die Gesellschaft ist an allem schuld, weiter nichts. Das ist das beliebte Schlagwort. Und daraus folgt dann ohne weiteres, dass, wenn es gelingt, die Gesellschaft zur Zufriedenheit aller einzurichten, sofort auch alle Verbrechen verschwinden und alle Menschen mit einem Schlag gerecht werden. Wurde es so formuliert, Samietow? Dem Sinn nach ja, aber wer um Gottes Willen wird sich denn so einen Bären von den Sozialisten aufbinden lassen? Schließlich ist doch die menschliche Natur als Faktor mit keinem... Aber das sage ich doch. Die Natur wird von den Sozialisten überhaupt nicht in Betracht gezogen. Die wird bei diesen Erwägungen gar nicht beachtet. Nach Ansicht der Sozialisten soll sich die Menschheit nicht auf historischem, organischem Wege weiterentwickeln, sondern ein soziales System, das Produkt eines mathematischen Kopfes, wird die Verhältnisse der Menschen in Ordnung bringen, und zwar schneller als der organische Prozess oder die historische Entwicklung. Darum ist bei Ihnen die Geschichte nur ein Gemenge von Schändlichkeit und Dummheit. Richtig. Darum aber auch Ihre Abneigung gegen jeden organischen Lebensprozess. Eine lebendige Seele können Sie in Ihrem System nicht dulden. Eine lebendige Seele fügt sich nicht in einen Mechanismus. Eine lebendige Seele ist misstrauisch. Eine lebendige Seele opponiert. Nun, die Sozialisten selbst sind aber recht lebendig. Natürlich, sie bauen wie die Ameisen an ihrer großen kommunistischen Wohn- und Arbeitsanstalt. Die Anstalt ist fast fertig, aber die menschliche Natur für die Anstalt passend zu machen, damit sind sie noch nicht fertig. Denn die Menschen, die Sie in Ihrem System brauchen können, die müssen Sie aus Kautschuk machen. Dann sind Sie vielleicht biegsam und willenlos genug und rebellieren noch nicht. Die menschliche Natur aber will leben. Und darüber kann man sich nicht mit der kahlen Logik hinwegsetzen. Die Logik sieht vielleicht drei mögliche Wege einer Entwicklung voraus, wo es eine Million gibt. Und diese Million beiseite zu schieben, weil der Aufbau des Systems dadurch bequemer wird, das ist allerdings die leichteste Lösung der Aufgabe. Das ist erstens von einer wunderbaren Übersichtlichkeit und erspart zweitens das Denken. Und darauf kommt es Ihnen an. Man erspart dabei das Denken. Denn so lässt sich natürlich das ganze geheimnisvolle Leben auf zwei Druckseiten erklären. Jetzt ist aber wieder richtig in Zug gekommen. Nun stellen Sie sich das vor. So ging das gestern über den ganzen Abend. Aber immer sechs Meinungen zugleich. Tja, Rasumichin, wenn du mich fragst. Der Begriff Gesellschaft spielt natürlich bei allen Verbrechen eine wesentliche Rolle. Das weiß ich auch, dass er eine wesentliche Rolle spielt, Herrgott nochmal. Aber wenn ein Mann von 40 Jahren ein 10-jähriges Mädchen missbraucht, so kann man schlecht behaupten, dass die Gesellschaft daran schuld ist. Nun, wenn man es sehr genau nimmt, trägt vielleicht auch daran die Gesellschaft mit die Schuld. Dein Freund Radion schrieb zum Beispiel in seinem Artikel, von dem wir vorhin sprachen, und wenn ich mich recht erinnere, dass die Ausführung eines Verbrechens immer von einem gewissen Krankheitszustand begleitet sei. War das schon originell genug, so interessierte mich aber besonders ein Gedanke, den Sie am Ende Ihres Aufsatzes äußerten, das heißt, leider nur andeuteten. Sie vertraten da die Ansicht, dass es auf der Welt Menschen gibt, die allerlei Exzesse und Verbrechen begehen können, das heißt, nicht bloß können, sondern gewissermaßen ein Recht dazu haben und dass für diese Menschen die Gesetze keine Gültigkeit besitzen. Habe ich Sie richtig zitiert? Nein, so steht es nicht in meinem Artikel. Der Abdruck eines solchen Aufsatzes wäre gar nicht gestattet worden. Ich habe angedeutet, dass ein außerordentlicher Mensch das Recht habe, natürlich nicht ein offizielles Recht, sondern sozusagen ein persönliches Recht, seinem Gewissen die Überschreitung hemmender Hindernisse zu gestatten, aber nur, wenn die Durchführung seiner Idee, die vielleicht der gesamten Menschheit Heil und Segen bringt, das verlangt. Was für eine Idee, die Heil und Segen bringt? Ich meine das so. Wenn zum Beispiel 10 oder 100 Menschen die Bekanntgabe der Entdeckung Keplers oder Newtons aus irgendwelchen Gründen unterdrücken oder verhindern wollten, so hätte Newton das Recht oder sogar die Pflicht gehabt, diese 10 oder 100 Menschen zu beseitigen, um seine Entdeckung der ganzen Menschheit bekannt zu machen. Oho! Na, daraus folgt aber nicht, dass Newton das Recht gehabt hätte, jeden beliebigen Menschen, der ihm gerade in den Weg kam, totzuschlagen oder täglich auf dem Markt zu stehlen. So, das klingt aber schon anders. Das ist aber auch nicht von mir und schon gar nichts Neues. Alle Gesetzgeber und Führer der Menschheit waren ja in diesem Sinne Verbrecher, weil sie die von den Vätern übernommenen Gesetze verletzten, aufhoben, ergänzten oder ersetzten und dabei natürlich auch vor Blutvergießen nicht zurückschreckten. Fast alle diese Wohltäter und Führer der Menschheit haben skrupellos Ströme von Menschenblut vergossen. Tja, aber das ist ja wieder nur ein Weg. Wenn nun alle Menschen... Na, in diesem Sinne ja. Alle Menschen, die imstande sind, etwas Neues zu sagen und danach zu handeln, müssen ja in diesem Sinne Verbrecher sein, weil es ihnen sonst unmöglich wäre, aus den alten, eingefahrenen Bahnen herauszukommen. Aber nicht jeder Verbrecher ist doch ein Juden. Natürlich nicht. Das habe ich auch gar nicht behauptet. Ich spreche ausdrücklich von außergewöhnlichen Menschen. Aha. Sie teilen die Menschen also in Klassen? Ja. Ja, so kann man sagen. Mhm. Und eigentlich nur in zwei. Die erste Klasse bilden die Menschen, die ihrer Natur nach konservativ und wohlgesittet in ruhigem Gehorsam dahinleben. Die anderen dagegen versuchen, das Bestehende aufzulösen. Allgemein, also... Allgemein herrscht die erste Klasse immer über die Gegenwart und die zweite plant für die Zukunft. Die ersten erhalten die Menschen und vermehren sie, die anderen halten sie in Atem und führen sie zum Ziel. Und wenn dieses Ziel nur über Leichen zu erreichen ist, soll das die außergewöhnlichen Menschen wenig stören. So ist mein Artikel zu verstehen. Aber den kannst du doch auch wieder nur im Fieber geschrieben haben. Wo kämen wir denn dahin? Wir werden ja nie dahin kommen. Die große Masse erkennt ja dieses Recht der außerordentlichen Menschen fast niemals an, sondern köpft und hängt sie mehr oder weniger. Damit erfüllt sie wiederum durchaus ihre konservative Bestimmung. Was nicht bedeutet, dass die nachfolgenden Generationen derselben großen Masse die Irrtümer ihrer Vorfahren nicht erkennen und nunmehr die Hingerichteten auf Denkmäler stellen. Wieder mehr oder weniger. Aber die außergewöhnlichen Menschen werden doch nicht immer hingerichtet. Nein. Manchmal erreichen sie ihr Ziel. Und dann? Und dann? Dann fangen sie selbst an, hinzurichten. Wenn es nötig ist, ja. Und das ist eigentlich immer der Fall. Ja, das war sehr scharfsinnig. Danke. Noch eine Frage hat mir Ihr Artikel aufgegeben. Woran soll man nun eigentlich so einen außergewöhnlichen Menschen von einem gewöhnlichen unterscheiden? Die Gefahr besteht doch, dass sich zum Beispiel nun einer aus der gewöhnlichen Klasse einbildete, zu der außergewöhnlichen zu gehören und nun munter daran ginge, alle Hindernisse zu beseitigen, wie Sie sich sehr treffend ausdrücken. Da sehe ich keine Gefahr. Sie sagen es ja selbst, dass er sich seine Rolle nur anmaßt. Also hat er nur vergessen, wo er hingehört und bezieht für seine Verblendung die Route. Sie brauchen sich nicht zu beunruhigen. Dafür ist das Gesetz da. Ja, Sie haben recht. Mich beunruhigen tatsächlich mehr die außergewöhnlichen Menschen. Gibt es nun viele solcher Leute, die das Recht in sich fühlen? Zum Beispiel Ihnen oder mir, mit der Axt eins über den Scheitel zu ziehen, weil Sie oder ich vielleicht sogar unbewusst ein Hindernis für Sie darstellen. Auch darüber kann ich Sie beruhigen. Auf 1000 Menschen kommt ein einigermaßen selbstständig denkender Mensch. Von genialen Menschen einer auf 1 Million. Und von den großen Männern einer auf viele 100 Millionen. Aha. Aber ich bin noch nicht beruhigt. Auch die großen Männer müssen doch einmal anfangen. Sie stehen doch alle einmal am Anfang ihres Weges. Und nun sagt sich so einer, der Weg zum Ziel ist lang. Und zunächst brauche ich mal Geld. Und nun fängt er an, die Hindernisse, die ihm das Geld versperren, zu beseitigen. Ich bleibe mal bei Ihren Worten, Sie verstehen. Solche Fälle werden nicht ausbleiben. Dumme und eitle Menschen werden es versuchen. Ja. Und was nun? Das hatten wir schon. Ich wiederhole. Ist es wirklich ein außergewöhnlicher Mensch? so wird er sich ja auf diesem Wege durchsetzen. Und man wird später die angewendeten Mittel dazu gutheißen. Ist das aber nicht, so hat sich doch die Gesellschaft durch Gefängnisse, Zuchthäuser und Lager in Sibirien genug und mehr als genug gesichert. Dann wird man den Verbrecher wie jeden anderen suchen. Und wenn wir ihn finden? Ein neuer Beweis für seine Unzulänglichkeit, dann soll er bestraft werden. Sie denken außerordentlich logisch. Und wie steht es dann mit dem Gewissen dieses Mannes? Tja, aber was machen Sie sich daraus? Wenn er noch ein Gewissen hat und seinen Irrtum erkennt, wird er bereuen und sehr leiden. Aber die wirklich Genialen, die ihrer Ansicht nach morden dürfen, die brauchen nicht zu leiden. Was heißt brauchen? Die wirklich großen Menschen werden mehr als alle anderen leiden. So, und entschuldigen Sie mich bitte, ich will jetzt nach Hause, ich habe mir doch wohl zu viel zugemutet. Ich bin recht erschöpft. Och, bitte, bitte, eine letzte Frage noch. Aber jetzt weiß ich wirklich nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Eine Frage aus dem Gebiet der Psychologie. Ja, jetzt habe ich's. Als Sie damals Ihren Artikel schrieben, haben Sie sich dabei nicht selbst, wenigstens ein ganz klein bisschen, auch für einen außerordentlichen Menschen gehalten? Das ist schon möglich. Ich meine, wenn Sie sich gewissermaßen mit Ihren Vorstellungen identifizieren, so könnten Sie sich also auch entschließen, angesichts irgendwelcher Schicksalsschläge oder meinetwegen auch zum Wohle der ganzen Menschheit, über ein Hindernis hinwegzuschreiten, zum Beispiel zu morden und zu rauben. Dann würde ich es Ihnen aber nicht sagen. Na eben. Aber ich halte Sie auf. Es ist mir sehr, sehr angenehm gewesen, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben. Und wegen Ihres Gesuches um die Pfandstücke, da seien Sie ganz unbesorgt. Das Beste wäre, Sie kämen mal zu mir ins Büro, ja? So in diesen Tagen. Meinetwegen morgen. So um 11. Dann können wir das in Ordnung bringen und uns ein bisschen unterhalten. Sie können uns vielleicht auch noch wertvolle Hinweise geben. Sie waren doch einer der Letzten am Tatort. Ja, Donner, ja. Da fällt mir ein, wie konnte ich das nur vergessen, was ich Sie fragen wollte, als Sie damals die Treppe hinuntergingen. Erlauben Sie. Sie waren doch zwischen 7 und 8 bei der Alten. Ja. Haben Sie da nicht im 2. Stockwerk in einer offenstehenden Wohnung, Sie erinnern sich nicht, wahr? 2 Handwerker oder wenigstens einen von Ihnen gesehen? Die waren da mit Anstreichen beschäftigt. Haben Sie die nicht gesehen? Das wäre für die beiden Leute sehr, sehr wichtig. Anstreicher? Nein, ich habe keine Anstreicher gesehen. Soldaten trugen ein Sofa hinaus und quetschten mich dabei gegen die Wand, aber Anstreicher? Nein, ich kann mich wenigstens nicht erinnern, dass Anstreicher dabei gewesen wären. Worüber redet ihr eigentlich? Wie kann er denn Anstreicher gesehen haben? Die Anstreicher haben erst am Tage des Mordes da gearbeitet und Radjon war 2 Tage vorher da, als die alten Mieter auszogen. Wie kannst du ihn dann fragen, ob er Anstreicher gesehen hat? Donner, ja! Das hab ich verwechselt. Holz der Teufel, diese Geschichte macht mich noch ganz kopfverdreht. Rodion Romanowitsch, es ist nämlich für uns von größter Wichtigkeit, ob jemand die beiden Handwerker dort gesehen hat. Und da bildete ich mir doch eben ein, Sie könnten vielleicht darüber Auskunft geben. Ich hab's rein verwechselt. Sie nehmen es nicht übel, nicht wahr? Es ist so schade, dass Sie schon gehen wollen. Er ist ganz blass. Ich bring dich nach Hause, komm. Gute Besserung. Wir sehen uns dann morgen. Bei mir im Büro. Wegen Ihres Gesuches, nicht wahr? Schlafen Sie gut. Anastasia? Was ist? Sofia Semjonowna fragt nach dir. Sofia Semjonowna? Lass sie nur rein. Guten Morgen. Sie hatten gestern Abend noch nach mir gefragt. Meine Wirtsleute sagten es mir. Ja, heute Nacht. Sie waren nicht da. Sie haben sagen lassen, dass... Ja, dass ich vielleicht nicht kommen kann heute. Auch zur Mittagsmesse nicht? Zum Begräbnis? Ich weiß es noch nicht. Das wird sich nachher zeigen. Sie müssen verreisen? Ich weiß es nicht. Das wird sich erst heute Mittag entscheiden. Meine Mutter wird es schwer treffen. Sie weint schon seit heute früh. Sie ist wie geistesgestört. Sie sagt, sie seien der Retter in der Not und sie wolle sich Geld leihen und in ihrer Heimatstadt ein Mädchenpensionat eröffnen. Und ich soll es leiten. Sie glaubt fest an diese Hirngespinste. Nun hoffte ich so, dass Sie ihr ein wenig Trost geben könnten. Ach, Sie denken nur an Ihre Mutter. Die wird nicht mehr lange leiden. Aber was wird aus Ihnen? Und was wird aus den anderen? Ich bin doch da. Und wenn Sie krank werden, was dann? Das kann nicht geschehen. Warum kann das nicht geschehen? Sind Sie dagegen versichert? Dann werden Sie wohl alle zusammen auf die Straße gehen müssen. Das wird Gott nicht zulassen. Warum nicht? Er lässt es ja auch bei so vielen anderen zu. Ihre jüngere Schwester wird Ihnen doch bald zur Seite stehen, nicht wahr? Gott wird Sie davor bewahren. Nicht nur Ihre Mutter ist geistesgestört, Sie sind es auch. Das wird Gott nicht zulassen. Gott wird Sie davor bewahren. Du betest sicher viel. Gehst du oft in die Kirche? Ich darf ja nicht hinein. Wirst du denn heute zum Totenamt auch nicht hineinkommen? Doch, zum Totenamt gehe ich. Ich bin auch vorige Woche bei einer Totenmesse gewesen. Eine Bekannte ist erschlagen worden. Die alte Beamtenwitwe? Die auch. Ich war mit ihrer Schwester befreundet, Lisaveta. Lisaveta kam manchmal zu mir und las aus der Bibel vor. Sie war sehr fromm. Sie wird Gott schauen. Du bist so auch fromm. Was gibt dir Gott dafür? Seien Sie still. Sie haben kein Recht, so zu fragen. Ich werde dir sagen, warum ich so frage. Weil es so nicht weitergehen kann. Darum. Weil wir unsere Lage sehen müssen, wie sie ist und nicht wie die kleinen Kinder schreien können. Gott wird es nicht zulassen. Was soll denn werden, wenn du eines Tages krank wirst? Was wird denn aus den Kindern, wenn deine Mutter stirbt? Und glaubst du wirklich, dass es noch lange dauert, bis deine Schwester neben dir auf der Straße steht? Ist das nicht ekelhaft, dass sie in diesem Dreck lebt, ohne damit etwas ändern zu können? Nur um das nackte Leben zu fristen? Ja, zu fristen. Die Frist des Lebens abzuleben. Aber was sollen wir denn tun? Lass uns unseren Weg zusammengehen. Wir haben denselben Weg. Das weiß ich sicher. Sonst nichts. Ich verstehe Sie nicht. Du wirst mich noch verstehen. Wir haben beide das Gleiche getan. Das Leben zerstört. Du dein eigenes und... Ach, aber da ist kein Unterschied. Siehst du, du könntest dein Leben führen. Wie alle anderen Menschen auch. Ein gutes Leben, ein sauberes Leben. Aber du weißt heute schon, du wirst auf dem Heumarkt enden. Und diese quälende Gewissheit, diese bohrende Frage, warum gerade ich, die ist allein nicht zu ertragen. Und wenn du weiter allein bleibst, so wirst du darüber genau wie ich den Verstand verlieren. Darum lass uns zusammengehen. Aber wohin sollen wir zusammen gehen? Was wollen wir denn tun? Niederreißen. Was niedergerissen werden muss. Freiheit und Macht müssen wir gewinnen. Besonders Macht. Macht über diesen ganzen zitternden Pöbel und dieses ganze Ameisenvolk. Das ist das Ziel. Ich verstehe Sie nicht. Ja. Ich muss jetzt gehen. Vielleicht haben wir uns eben zum letzten Mal gesprochen. Wenn ich morgen nicht mehr hier bin, so wirst du ja alles erfahren und dann erinnere dich an diese Worte. Und später wirst du sie auch verstehen. Frag morgen wieder nach mir. Leb wohl. Und gib mir nicht die Hand. Leb wohl. Verehrtester, das sind Sie ja. In unserem Reich. Bitte, bitte, nehmen Sie Platz. Porfiri Petrovic. Ja? Ich glaube, dass ich mich gestern für Ihre Ratschläge nicht einmal bedankt habe und möchte das jetzt nachholen. Oh, bitte, bitte. Das Gesuch habe ich gleich mitgebracht. Was für ein Gesuch? Wegen meiner Uhr. Wegen? Ach so, ja. Das Gesuch, ja. Ja, ist es richtig so, wie ich es aufgesetzt natürlich, habe? Natürlich, genau so. Das legen wir hier hin. Wollen Sie nicht einmal einen Blick darauf werfen? Vielleicht? Aber nein, wozu denn? Ist ja schon alles in Ordnung. Rauchen Sie bitte hier. Nehmen Sie doch. Kaffee kann ich Ihnen leider nicht anbieten. Dazu müssen wir in meine Wohnung gehen, im anderen Flügel des Hauses. Eine Dienstwohnung, bitte, ja. Eine Dienstwohnung, die hat mancherlei Annehmlichkeiten. Nur wenige Schritte zum Amt, nur wenige Schritte zurück. Das ist schon eine prächtige Sache, ja. Ja. Eine prächtige Sache. Ja. Worüber lachen Sie? Über die Methoden der Justiz. Alle Untersuchungsrichter haben doch einen Kniff. Erst einmal weit auszuholen, um den Angeklagten zu zerstreuen und seine Vorsicht einzuschläfern. Ah ja? Und wenn er es dann am wenigsten erwartet, dann kommt die verhängnisvolle, gefährliche Frage wie ein Knüppelschlag gerade auf den Scheitel, nicht wahr? Ganz genau, richtig. Ach, und nun meinen Sie, ich hätte mit der Dienstwohnung nur angefangen, um... Ja? Ich wollte Ihnen und mir damit nur den langen Umweg ersparen. Ich habe wenig Zeit. Ich muss zu einer Beerdigung. Entschuldigen Sie, ich bin ein lachlustiger Mensch. Man kann ja auch nur lachen, wenn man sich diese Kniffe vorstellt. Kniffe, die mit psychologischem Tiefsinn ausgeklügelt sind. Und die der einfältigste Bauer sofort durchschaut. Denn welcher Angeklagte weiß das nicht, dass man ihn einzuschläfern sucht, um ihn dann plötzlich mit einem Knüppelschlag gerade auf den Scheitel anzufallen. Gerade auf den Scheitel. Das war ein sehr glücklicher Vergleich, den Sie da gebrauchten. Nein, Sie haben vollkommen recht, wenn Sie sich über das Formwesen bei der Justiz lustig machen. Das sind lächerliche Tricks. Man darf sich nicht an die Form binden. Genauso steht es mit dem Verhaften. Bei hinreichendem Verdacht soll verhaftet werden. Ja, warum denn? Ja, warum denn nicht? Warum soll ich denn einen solchen Menschen vor der Zeit beunruhigen? Vor der Zeit? Ja, warum soll ich ihn beunruhigen? Selbst wenn ich schon Indizien gegen ihn in der Hand habe. Sehen Sie, denn auch als Untersuchungsrichter bleibe ich doch ein schwacher Mensch und kann in die Herzen der anderen nicht hineinsehen. Ich möchte aber gern meine Schlussfolgerung mit mathematischer Klarheit vortragen, damit sie einen unbestreitbaren Beweis bildet. Wenn ich nun aber einen solchen Menschen zu früh festnehme, so gebe ich ihm damit doch nur eine moralische Stütze. Eine moralische Stütze? Indem ich ihn endlich zur Ruhe kommen lasse. Oh, das glaube ich nicht. Es ist aber so. Es gibt Beispiele. Ja, nach der Schlacht an der Almar, da hatten die Leute in Sevastopol eine Heidenangst, der Feind würde die Stadt stürmen. Als sie aber sahen, dass er zunächst die Belagerung vorzog, um die Angreifer zu sammeln, da sammelten sie sich auch in Ruhe und richteten sich darauf ein. Ja, sie lachen. Aber die Leute in Sevastopol, gewannen ihre Ruhe wieder. Ja, ja, ja, ja. Als sie sich darüber klar wurden, dass sie gefangen sind. Ja, in einer Stadt. Ob nun in einer Stadt oder in einer Zelle, das ist doch kein Unterschied. Die Menschen werden ruhig, wenn sie sich mit einem bestimmten Zustand unabwendbar abfinden müssen. Ach, und Sie glauben nun, dass ein Verbrecher auf freien Füßen sich nicht in diese Ruhe hineinfinden kann? Ja, das glaube ich. Sehen Sie, wenn ich so einen ganz unbehelligt lasse, dann wird er doch zu jeder Stunde, in jeder Minute mit seiner Festnahme rechnen, nicht wahr? Und diese Furcht wird er Tag und Nacht mit sich herumtragen. Weiß Gott, da wird ihm zuletzt schwindelig werden. Und eines Tages wird er selber zu mir kommen, um seine Ruhe wiederzufinden, seinen Frieden. Und das wäre mir auch sehr angenehm. Aber bis dahin, mein Gott, soll er doch ruhig noch in der Stadt spazieren gehen, immer zu. Er läuft mir ja nicht davon. Das glauben Sie doch alles selbst nicht. Doch, doch. Sie verehren natürlich, wie alle jungen Menschen, den Verstand. Ein scharfer Verstand und die abstrakten Schlüsse der Vernunft bestechen Sie. Nur ziehen die Wirklichkeit und die Natur fast immer einen dicken Strich durch solche Rechnung. Aber daran denkt die Jugend nicht und lässt sich von ihrem Scharfsinn hinreißen. Ja, ja, ja, ja, ja. Wollen Sie wieder ein Beispiel? Da lügt zum Beispiel jemand. Und lügt ganz vortrefflich. Jetzt, so meint er, kann nichts mehr passieren. Bums. An der interessantesten, an der verhängnisvollsten Stelle fällt er in Ohnmacht. Er mag ja krank sein, ja, ja, es war auch stickige Luft im Zimmer, alles richtig. Trotzdem, einige Leute fangen an, darüber nachzudenken. Gelogen hat er mit unvergleichlicher Geschicklichkeit. Aber seine Natur konnte er nicht berechnen. Ein anderes Mal wieder will er seinen Scharfsinn zur Schau stellen und glänzt mit haarsträubenden Geschichten. Natürlich führt er den anderen damit hinters Licht, zunächst. Aber in dem anderen kocht nun der Ärger. Er sinnt auf Revanche und schon macht er sich auch einen Vers auf die Geschichten. Und so geht's Schritt auf Schritt. Haben Sie schon mal ein Schmetterling in der Nähe einer brennenden Kerze gesehen? Ja. Genau so wird auch so ein Mann immerzu um mich herumkreisen. Unaufhörlich, mit immer kleinerem Radius. Und bums, fliegt er mir gerade in den Mund und ich verschlucke ihn. Ja, Sie sind blass geworden. Nee. Oh, ist es Ihnen hier zu stickig? Ich werde das Fenster aufmachen. Ah, lassen Sie nur. Ich sehe endlich klar, dass Sie mich in Verdacht haben, diese beiden Schwestern erschlagen zu haben. Also verhaften Sie mich, aber dass Sie mir hier ins Gesicht lachen, das dulde ich nicht. Hören Sie, ich dulde das nicht. Mein Gott, was haben Sie denn so? Ich dulde das nicht! Nicht so laut! Die Leute nebenan hören es doch und kommen nur herein. Was sollen wir dann sagen? Ich dulde das nicht, ich kann das nicht länger ertragen. Ich lasse mich nicht so quälen. Ich höre schon. Sie haben wieder Fieber. Ich habe kein Fieber. Ich bin mir klar im Bewusstsein. Erst gestern, da hatten Sie aber... Gestern hatte ich kein Fieber. Auch gestern war ich bei klarem Bewusstsein. Na, warum erregen Sie sich dann so? Da haben wir es doch. Hören Sie mich mal an. Wenn Sie nun wirklich etwas mit dieser verdammten Geschichte zu tun hätten, würden Sie dann selbst... Na, ich bitte Sie. Würden Sie dann selbst so mit allem Nachdruck betonen, dass Sie das alles nicht im Fieber getan hätten, sondern im Gegenteil, bei vollem Bewusstsein? Wäre denn so etwas denkbar? Nein. Wären Sie sich irgendeiner Schuld bewusst, so würden Sie doch gerade behaupten, dass Sie sich unbedingt in einem Fieberwahn befunden haben müssten. Daran glauben Sie doch selbst wieder nicht. Sie machen sich nur über mich lustig und wollen mir zeigen, dass Sie alle meine möglichen Antworten schon erwarten. Ach, Sie wissen doch so genau, dass ein Verbrecher gut tut, nach Möglichkeit die Wahrheit zu sagen und nichts verheimlicht, was nicht verheimlicht zu werden braucht. Um es kurz zu machen, wenn Sie mich für den Mörder halten, dann verhaften Sie mich. Aber spielen Sie nicht mit mir. Was gibt's denn da? Ich habe doch befohlen, dass ihr... Der Arrestant Nikolai verlangt, Ihnen vorgeführt zu werden. Na und? Was hat noch Zeit? Was ist denn das für eine Unordnung? Seit wann bestimmen die Verhafteten, wann sie verhört zu werden? Er wollte sofort zu Ihnen, weil er eine wichtige Aussage... Gut, aber was hat er denn jetzt hier zu suchen? Ich bin mitten in einem Gespräch. Ja, aber ich muss... Wenn er eine so wichtige Aussage machen will, kann er sie auch dem Leutnant vortragen. So, los, weg mit Ihnen. Er kann sich ja nachher... Herr Mörder! Ich habe das Verbrechen begangen! Machen Sie die Tür zu, Mensch! Gehen Sie raus! Ich bin der Mörder! Halt, warten Sie mal. Bringen Sie ihn herein. Was soll das heißen? Ich bin der Mörder. So. Wen hast du denn ermordet? Aljona Iwanowna und ihre Schwester Lisaweta Iwanowna habe ich mit einem Beil ermordet. Eine Verblendung war über mich gekommen. Warum kommst du mir denn gleich mit dieser Verblendung? Ich habe dich ja noch gar nicht gefragt, ob eine Verblendung über dich gekommen war. Aber ich bin der Mörder. Ich gestehe es. Ach was, nur nicht so eilig. Gleich kannst du mir dein Märchen erzählen. Tja, Rodion Romanowitsch, Sie entschuldigen bitte, aber das geht nicht in Ihrer Gegenwart. Darf ich Sie bitten, ein anderes Mal wiederzukommen? Da sehen Sie, was man für Überraschungen erlebt. Ja, das scheinen Sie nicht erwartet zu haben. Auch Sie, Rodion Romanowitsch, haben das nicht erwartet. So sicher und fest wollten Sie sprechen. Und dabei klappern Ihnen die Zähne im Munde aufeinander. Ja, auf Wiedersehen. Ich denke, wir können einfach Adieu sagen. Nein, das denke ich nicht. Auf Wiedersehen. Denn über einige Punkte werde ich Sie doch noch verhören müssen. Also sehen wir uns noch mal, nicht wahr? Sie gehen jetzt zu einem Geburtstag, ne? Nein, zu einer Beerdigung. Ach, Donner, ich habe mein Gedächtnis richtig. Zu einer Beerdigung, ja. Ich möchte Sie noch um Entschuldigung bitten. Ich bin etwas hitzig geworden. Aber das macht doch nichts, das macht doch gar nichts. Wir sehen uns ja noch mal. Und Sie meinen, dann werden wir uns genau kennenlernen? Dann werden wir sehr genau einander kennenlernen. Wieder hier. Sofia Semyonovna. Ja, ich bin wieder da. Aber es fehlte nicht viel und ich wäre es nicht mehr. Sie sagten doch gestern, dann würde ich alles erfahren und auch Ihre Worte verstehen. Ja. Ich würde Sie gerne verstehen. Nun wird mir der Sinn verborgen bleiben. Ich will es dir sagen. Sofia Semyonovna, stell dir einmal vor, du wüsstest ganz sicher, dass deine Mutter und die Kinder von irgendjemand zugrunde gerichtet würden. Wenn du nun zu entscheiden hättest, ob deine Mutter und deine Geschwister sterben sollen oder dieser jemand, wie würdest du entscheiden? Wer soll sterben? Warum fragen Sie mich etwas, was doch ganz unmöglich ist? Hast du keine Antwort darauf? Darauf gibt es doch keine Antwort. Du hältst es also für richtig, dass dieser jemand am Leben bleibt? Ja, aber wie kann ich denn darüber richten, wer am Leben bleiben soll? Ich kenne doch Gottes Ratschlüsse nicht. Ja, wenn du natürlich Gottes Ratschluss in die Frage einbringst, dann ist freilich nichts mehr zu machen. Sagen Sie mir doch einfach, was Sie eigentlich wollen. Ja, du hast recht, Sophia. Ich habe dir natürlich diese Frage nicht umsonst gestellt. Daran lag schon eine Bitte um Verzeihung. Sophia, du hast doch die Totenmesse für Lisaweta Ivanovna gehört. Ja. Kannst du dir vorstellen, warum man sie ermordet hat? Um Geld. Nein. Woher wissen Sie das? Ich weiß es. Hat man ihn herausbekommen? Nein, man hat ihn noch nicht herausbekommen. Woher können Sie es dann wissen? Rate. Ich muss doch gut befreundet mit ihm sein, wenn ich so genau weiß. Und ich sage dir, er wollte diese Elisaweta Ivanovna nicht ermorden. Er ging nur zu der alten Schwester, weil er wusste, dass sie zu einer bestimmten Zeit allein war. Und da kam Elisaweta dazu. Da schlug er sie auch. Kannst du es nicht erraten? Nein. Sieh mich mal an. Oh Gott. Hast du es erraten? Tja. Nun sitzt du da und wartest. Nun erwartest du wohl Erklärungen von mir. Aber was soll ich sagen? Du hast Hunger gehabt. Sicher hast du Hunger. Sophia, wenn ich dafür gemordet hätte, dann wäre ich jetzt glücklich. Dann wolltest du deiner Mutter helfen. Nein. Aber du hast doch für uns Fremde selbst das Letzte hergegeben. Mein Gott. War das Geld, das du meiner Mutter gegeben hast, daher? Nein, Sophia, das war mein Geld. Das andere, ich weiß übrigens nicht einmal, ob auch Geld dabei war. Ich habe wohl eine Geldtasche mitgenommen, aber nicht hineingesehen. Ich habe sie mit den anderen Sachen unter einem Stein versteckt. Gleich am anderen Morgen am Wosnesensky Park. Da liegt doch jetzt noch alles. Verstehst du das? Sprich weiter, sprich jetzt nur weiter. Ich werde es schon verstehen. Wenn du es aber nicht ums Geld getan hast, was war dann dein Grund? Ja, was war eigentlich der Grund? Siehst du, ich stand immer vor der Frage, warum lebe ich als Dummer unter Dummen weiter, wenn mir doch die Dummheit der anderen bekannt ist? Denn abzuwarten, bis alle Menschen einmal klug werden, dazu fehlt mir die Geduld. Außerdem wird es doch niemals dazu kommen, die Menschen verändern sich nicht und niemand kann sie umgestalten. Aber das ist nun einmal so. Ja, das ist wahrscheinlich sogar ein Naturgesetz, dass sie so sind. Und das ist auch gut so, sonst kämen die wenigen Klugen, die paar außerordentlichen Menschen nicht zu ihrem Recht. Denn wer Verstand hat, wird über die Dummen herrschen. Wer viel wagt, hat Recht. Wer mehr als alle anderen wagt, hat noch mehr Recht. So ist das bisher gewesen und so wird das immer sein. Wer der Masse genügend dreist entgegentritt, der wird ihr Gesetzgeber. Die Macht gehört dem, der sie sich nimmt. Ja, aber du! Warum hast du es getan? Mir kam der Gedanke, wie kommt es, dass niemand, der dieses ganze verrückte Gebaren auf dieser Welt mit ansieht, den Mut hat, dieses Menschenmachwerk, dieses künstliche Untier von Gesellschaftsordnung von der Erde wegzureißen und in die Hölle zu schmettern? Ich wollte es wagen. Einer musste ja den Anfang machen. Ich musste es versuchen. Um einen Versuch zu machen? Hast du gemordet? Ach, was liegt daran? Ich habe ja nur eine Laus getötet, eine nutzlose, schädliche Laus. Ein Mensch ist keine Laus. Von Gott hast du dich losgesagt und Gott hat dich gestraft. Oh, naja, da haben wir es ja wieder. Mich hat der Teufel versucht, nicht wahr? Spotte nicht. Nichts, aber auch gar nichts verstehst du davon. Nie wirst du etwas davon verstehen. Ach, Sophia. Ich spotte ja gar nicht. Ich weiß das alles, das habe ich mir doch alles bis zum letzten, kleinsten Punkt, ich weiß nicht, wie oft überlegt. Meinst du, dass ich wie ein Dummkopf losgestürzt bin? Ich bin wie ein kluger Mensch hingegangen. Und das ist mir zum Verhängnis geworden. Ich habe mich wochenlang mit der Frage gequält, ob ich denn überhaupt ein Recht habe, Macht an mich zu reißen. Ja, glaubst du, ich hätte nicht gewusst, dass ich allein schon um dieser Frage willen kein Recht mehr dazu hatte? dass nur diejenigen wahrscheinlich ein Recht dazu haben, denen die Fragen danach gar nicht in die Sinne kommen und die ohne zu fragen einfach auf ihr Ziel losgehen. Und über diesen Punkt musste ich mir nun endlich Klarheit verschaffen. Über diese einzige quälende Frage: Bin ich nun ein Mann, ein Mensch? Oder eine Laus, wie die vielen anderen Läuse? Das musste ich wissen. Darum machte ich den Versuch. Was für ein Versuch? Um ein Recht zu erforschen, töten zu dürfen. Hattest du ein Recht zu töten? Heute ist mir klar, dass ich kein Recht dazu hatte. Davon wird Lisaveta nicht wieder lebendig. Und mein Versuch ist sehr erschlagen worden. Mit diesem Schlag habe ich mich selbst vernichtet. Ja, komm, steh auf. Du gehst sofort noch diesen Augenblick hinaus. Knie nieder und küsse die Erde, die du besudelt hast, und verbeuge dich demütig vor der ganzen Welt nach allen vier Himmelsrichtungen und sage dabei: Ich habe gemordet. Dann wird dir Gott helfen. Du meinst, Sophia, ich soll mich selbst anzeigen? Nein. Aber wie willst du denn weiterleben mit einer solchen Last? Ach, sei doch kein Kind, Sophia. Ich kenne meine Schuld, aber welche Schuld hätte ich denn den Behörden gegenüber? Die richten ja selbst Millionen Menschen zugrunde. Und was soll ich denen sagen, ha? Dass ich den Raub nicht angerührt habe? Dass ich nicht einmal weiß, wie viel es ist? Meinst du, ich lasse mich auslachen? Diese Schuld willst du mit dir herumtragen? Dein Leben lang? Ich werde mich schon daran gewöhnen, aber beruhige dich, sie sind mir auf der Spur. Rodion. Na was? Was ist denn nun? Du möchtest doch, dass ich nach Sibirien gehe. Was gibt's denn da zu erschrecken? Ins Gefängnis setzen werden sie mich auf jeden Fall. Wäre nicht ein dummer Zufall dazwischen gekommen, hätten sie es vielleicht gestern schon getan. Oder vielmehr sicher. Vielleicht tun sie es heute noch. Aber sie werden mich wieder freilassen müssen. Denn sie haben nicht einen einzigen wirklichen Beweis. Willst du mich im Gefängnis besuchen? Sicher. Gestern sagte ich dir, dass wir unseren Weg zusammen gehen sollten. Ich habe eben erst begriffen, was ich damit sagen wollte. Verlass mich nicht, Sophia. Ich verlass dich nicht. Du trägst sicher kein Kreuz mit dir. Ich gebe dir meins. Ich habe noch ein anderes aus Kupfer, das habe ich von Lisaveta bekommen. Gegen ein Heiligenbild getauscht. Das werde ich jetzt tragen. Das hier nimmst du. Vielleicht später, Sophia. Noch nicht. Gut, später. Wenn wir unseren Weg zusammengehen, dann werden wir auch das Kreuz zusammentragen. Leb wohl. Leb wohl, Sophia. Oh, verzeihen Sie nur, wenn ich Sie erschreckt habe. Es ist aber auch zu dunkel in diesem Treppenhaus. Da kann man schon erschrecken, wenn plötzlich einer vor der Tür steht. Verzeihen Sie bitte. Ja, Sie haben meinen Besuch bestimmt nicht erwartet, Rodion Romanowitsch. Aber ich kam gerade hier vorbei und da dachte ich, geh mal ein paar Minuten rauf und sieh nach, was er macht. Ich gehe gleich wieder. Nur auf eine Zigarette, wenn Sie gestatten. Nehmen Sie Platz, Porfiri Petrowitsch. Ich bin gekommen, um mich mit Ihnen auszusprechen, Rodion Romanowitsch. Ich wüsste nicht... Doch. Gestern, da hatte sich eine eigentümliche Szene vor uns abgespielt, erinnern Sie sich? Als wir uns trennten, waren Sie so erschöpft, dass Sie sich kaum noch auf den Beinen halten konnten. Ich habe mich vielleicht auch Ihnen gegenüber nicht richtig benommen, vielleicht nicht gentlemanlike. Darum halte ich es für das Beste, wenn wir heute ganz offen miteinander verhandeln. Aber ich weiß wirklich nicht, worüber wir verhandeln. Ich will es Ihnen gerade erklären. Sehen Sie. Sie gestatten, ja? Ich war der Erste, der auf Sie kam. Was? Ja. Als ich auf den Pfandstücken bei der alten Frau Ihren Namen las, da fiel mir sofort Ihr Artikel ein. Was hat aber dieser Artikel mit... Weil ich solche jugendlichen, hitzigen Versuche liebe. Daher war er mir noch im Gedächtnis. Denn man spürt aus dem ganzen Unsinn doch eine Überzeugungstreue, ja, einen unbestechlichen Stolz und eine gewisse Kühnheit der Verzweiflung heraus, trotz des fantastischen Gefasels. Ich legte damals Ihren Artikel beiseite und dachte, mit dem Menschen passiert noch mal was. Und als das nun neulich geschehen war, dachte ich, dieser Mensch wird zu mir kommen. Wenn er schuldig daran ist, wird er mich suchen. Kein anderer würde kommen. Aber er kommt von selbst und sehr bald. Also wartete ich auf sie. Und sie ließen mich rufen. Wegen meiner Uhr, ja. Ließen sie mich rufen, ja. Aber sie wollten schon über eine ganz andere Sache mit mir sprechen. Sie wollten sich gleich bei dem richtigen Mann aussprechen. Sie konnten es schon nicht mehr alleine tragen. Ich weiß überhaupt nicht, die andere Sache, die hat sich doch gestern aufgeklärt. Ich verstehe darum gar nicht... Ach, Sie meinen die Sache mit diesem Nikolai? Das ist nichts Neues. Das habe ich in meiner Amtszeit schon oft erlebt. Nikolai, mein Gott. Wissen Sie, was bei solchen Geistern Leiden heißt? Nicht, dass man ein Leid hat oder für einen anderen leidet, sondern überhaupt leiden muss. Dass man das ganze große Leid auf sich nehmen muss. Er hat ein klares Geständnis abgelegt, ja, dass ja, er... Ja, ja, ja, ich will es Ihnen ja erklären. Da saß einmal ein bescheidener Häftling bei mir, über ein Jahr. Nachts, wenn er so auf dem Ofen lag, las er in der Bibel. Und das machte ihn so verdreht, dass er eines Tages mit einem Ziegelstein nach dem Direktor warf. Aber er warf ein paar Meter daneben, um ihm ja keinen Schaden zu tun. Andererseits wusste er genau, was einem passiert, wenn man einen Gefängnisbeamten mit einem gefährlichen Werkzeug angreift. Aber er wollte eben das Leid auf sich nehmen. Aber in diesem Fall... In diesem Fall nimmt Nikolai genauso das Leid auf sich. Ich erwarte stündlich, dass er zu mir kommt und seine Aussage zurücknimmt. Nein. Dieser Malergeselle hat mit der Geschichte nichts zu tun. Das ist auch niemals die Tat eines Malergesellen. Hier liegt eine moderne Tat vor. Ja. Ein Fall unserer Zeit, in der das menschliche Herz verroht ist. Und wie Zukunftsfaseleien, die aus Büchern stammen und theoretische Studien ein Herz aufgehetzt haben. Nein. Der Malergeselle kann als Täter überhaupt nicht mehr in Betracht kommen. Unter keinen Umständen. Ja. Wer hat dann aber den Mord begangen? Da fragen Sie noch, wer den Mord begangen hat? Na, Sie? Sie haben mich wohl vorher nicht richtig verstanden. Ich sagte Ihnen doch, dass wir heute mit offenen Karten spielen. Ich habe den Mord nicht begangen. Doch, doch. Sie sind es gewesen und kein anderer. Warum verhaften Sie mich dann nicht? Ja, das ist für mich nicht vorteilhaft. Das ist für Sie nicht vorteilhaft? Nein. Sehen Sie, Rodion Romanowitsch, aus 100 Kaninchen wird niemals ein Pferd und aus 100 Verdachtsgründen nie ein Beweis. Ich sage Ihnen offen, was allerdings ein recht ungewöhnliches Verfahren ist und mich Kopf und Kragen kosten kann, dass ich nicht den kleinsten Beweis für Ihre Täterschaft habe. Nun sehen Sie... Ja, ja, ja, ja. Und darum bin ich jetzt zu Ihnen gekommen, um Ihnen einen offenen und ehrlichen Vorschlag zu machen. Stellen Sie sich selbst. Das ist für Sie das Vorteilhafteste und ich bin die Geschichte los. Ihre Zumutung ist nicht nur lächerlich, sondern geradezu unverschämt. Ihren Vorteil sehe ich, aber wo wäre meiner? Ich werde es vor Gericht so einzurichten wissen, dass ihr Geständnis als ein völlig freiwilliges und unerwartetes erscheint. Wie können Sie da fragen, wo Ihr Vorteil ist? Aber daran liegt mir nichts, gar nichts. Ich pfeife auf Ihre Strafermäßigung. Naja, das ist genau das, was ich fürchtete. Genau das, gerade das habe ich befürchtet, dass Ihnen an der Strafermäßigung nichts liegen wird. Werfen Sie doch Ihr Leben nicht so weg. Wie lange haben Sie denn schon gelebt? Und was verstehen Sie denn vom Leben? Da haben Sie sich nun eine Theorie ausgedacht und nun schämen Sie sich, dass die Sache schiefgegangen ist und so gar keinen originellen Ausgang genommen hat. Lassen Sie sich doch nicht immer wieder auf Ihre verschmitzten philosophischen Grübeleien ein. Überlassen Sie sich nun einfach ohne viel Kopfzerbrechen dem Leben. Da Sie nun einmal diesen Schritt getan haben, so nehmen Sie nun auch Ihre Kraft zusammen und stehen dafür ein. Darin besteht die Gerechtigkeit. Ich weiß, dass Sie meine Worte jetzt für eine auswendig gelernte Predigt halten, aber Sie werden sich noch mal daran erinnern. Na, und ob ich ein gemeiner oder ein aufrichtiger Mensch bin, das werden Sie ja wohl selbst beurteilen können. Wann werden Sie mich verhaften? Na, so ein, anderthalb, na sagen wir zwei Tage, kann ich Sie schon noch spazieren gehen lassen. Machen Sie gleich jetzt einen kleinen Spaziergang. Auf lange Zeit werden Sie es ja nicht mehr können. Es wird ein schöner Abend werden, wenn kein Gewitter kommt. Aber das wäre auch ganz gut. Die Luft wird dann frischer. Ach du Dünner, ja. Für alle Fälle habe ich an Sie noch eine kleine Bitte. Die Sache ist ein bisschen peinlich, aber von großer Wichtigkeit. Wenn Sie im Laufe dieser nächsten 40, 50 Stunden Lust verspüren sollten, diese Angelegenheit in einer anderen Weise zum Abschluss zu bringen, so in einer mehr fantastischen Art, indem Sie Hand an sich legen. Eine abgeschmackte Annahme, bitte nehmen Sie mir es nicht übel. Ich muss nun mal an alle Möglichkeiten denken. So hinterlassen Sie doch bitte eine kurze, aber klare Notiz. Ganz einfach zwei Zeilen. Bloß zwei kurze Zeilen. Und bezeichnen Sie doch auch den Stein. Das ist unter Umständen für Nikolai doch wichtig und wird sich im Übrigen recht anständig ausnehmen. Nun, auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen gute Gedanken und heilsame Entschlüsse. Kommst du denn her, Odion? Ich habe hier die ganze Nacht auf dich gewartet. In der Neva bin ich auf und ab gegangen. Aber ich konnte mich nicht dazu entschließen. Als ich vor dem Wasser stand, da sagte ich mir, dass ich dieses Leben doch mit heißem Herzen liebe. Im Gefängnis werde ich es noch mehr lieben und mich danach zurücksehen. Es wird schwerer sein als der schnelle Tod im Wasser. Vielleicht war es auch nur Angst. Nein, das war Stolz, Rodion. Ach, ich weiß es nicht, Sophia. Ich bin mir nicht klar darüber. Auch über die andere Entscheidung nicht. Ich will mich stellen. Ich gehe jetzt gleich zu Porphyri. Aber warum ich das tue, das weiß ich nicht. Rodion, du hast doch Blut vergossen. Sophia, Blut wird doch in der Welt wie Wasser vergossen. Nur werden diejenigen, welches gleich massenhaft vergießen, die es stürzen lassen wie ein Wasserfall, die werden auf dem Kapitol gekrönt. Ja. Die führten ihre Ideen eben durch. Und darum waren sie mit ihnen im Recht. Meine Gedanken sind sicher auch nicht dümmer als alle anderen Theorien auf der Welt. Wenn sie jetzt auch nach dem Misslingen dumm aussehen, naja, was misslingt, sieht immer dumm aus. Aber meine Kraft hat mich eben nach dem ersten Schritt verlassen. Das ist der Unterschied. Für Ströme von Blut gibt es Grenze, für einige Tropfen Kerker. Nur die Schwachen werden bestraft. Niemals habe ich das klarer gesehen als jetzt. Und umso weniger begreife ich, worin mein Verbrechen bestehen soll. Ach, ich schwatze und vergesse ganz, warum ich nochmal zurückgekommen bin. Ich bin so zerstreut. Ich dachte mir, dass du bei mir warten würdest und wollte mir das Kreuz holen, von dem du gesprochen hast. Und Jung. Warum weinst du denn nun? Du hast doch selbst gewollt, dass ich hingehen soll. Nun bin ich soweit. Ich bin gespannt, ob mich diese 15 oder 20 Jahre so niederdrücken werden, dass ich mich selbst Verbrecher nenne. Ja, wahrscheinlich, das bezwecken sie ja damit. Deswegen schicken sie einen hier nach Sibirien, da wird man schon mürbe werden. Aber ich schwatze schon wieder. Hast du das Kreuz? Hier. Häng's mir um. Ja. So. Dann habe ich also das Kreuz auf mich genommen. Als ob ich bisher noch nicht gelitten hätte. Leb wohl, Sophia. Ach, hör auf zu weinen. Leb wohl. Na, wo willst du denn hin? Bleib nur hier, bleib hier. Was soll ich denn da mit einer ganzen Eskorte? Rodion Romanowitsch, kommen Sie nur herein. Haben Sie so früh am Morgen ein Anliegen an die Polizei? Nein, nein. Ich bin nur gekommen. Ich wollte nur fragen, ist Samjetow nicht hier? Samjetow? Nein, Samjetow ist noch nicht hier. Da sind Sie zu früh gekommen. Wenn es etwas Amtliches ist, dann... Nein, nichts Amtliches. So. Entschuldigen Sie nur, Porfiri Petrowitsch, wenn ich Sie gestört habe. Aber bitte sehr, das ist ja gar nicht der Fall. Es ist mir ein Vergnügen gewesen. Ich habe mich sehr gefreut. Ich wollte nämlich nur zu Samjetow. Ja, ich weiß. Das macht doch nichts. Wirklich, es ist mir ein Vergnügen gewesen. Ja, ich danke Ihnen. Es hat mich auch sehr gefreut. Auf Wiedersehen. Na? Haben Sie etwas liegen lassen? Aber was ist Ihnen denn? Ist Ihnen nicht gut? Warten Sie, ein Glas Wasser. Porfiri Petrowitsch. Hier, trinken Sie. Porfiri Petrowitsch. Nun trinken Sie doch erst mal einen Schluck. Ich habe die alte Beamtenwitwe und ihre Schwester Lisaveta mit einem Beil erschlagen und beraubt. Fjodor Dostojewski, Raskolnikow. Hörspiel mit Paul Edwin Roth, Hans Stiebner und Heinz Giese. Regie: Kurt Götz Pflug. Produktion: Senderfreies Berlin.